Liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, es ist Montag, der 31. Januar 2022. Es könnte aber auch Donnerstag, der 3. Februar oder sogar Samstag, der 5. Februar sein. Es ist 13 Uhr am Mittag, doch kann es sein, dass bei Ihnen Mitternacht ist oder 5 Uhr in der Früh. Warum nicht? Denn Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4 hören Sie nicht nur im Streaming oder auf Ultrakurzwelle im Sendebereich Großraum Barcelona, sondern weltweit über unseren Podcast www.niemandsland.kontrabanda.org. Seien Sie willkommen! Hier in der gräflichen Hauptstadt einer unsichtbaren Republik herrscht seit vielen Tagen vorfrühlingshafter Sonnenschein, obwohl die Luft noch recht kühl ist. Doch am Mittag liegen die Temperaturen hier am Paseo San Juan zum Beispiel bei 19 Grad. Nachts hingegen in Nordkatalonien unter Null zum Teil. Das neue Jahr ist nun schon einen Monat alt geworden und Kontrabanda FM, der freie Radiosender hier in der Stadt, ist nun seit einem Monat in der Calle Reina Amalia in einem nagelneuen Studio angesiedelt. In der heutigen Sendung bieten wir Ihnen wie immer Aktuelles und Historisches. Diese Woche, wie gewohnt, ein neues Kapitel zum Thema Spanischer Bürgerkrieg über die Schwierigkeiten, eine Armee aufzubauen. Dann eine Liedanalyse von Moshe Zuckermann und ein fremder Podcast-Hörtext über asoziale Geeks. Das sind Leute, die unsere sozialen Kontakte reglementieren, analysieren und kontrollieren und manipulieren. Später dann der Katastrophenblock, in dem wir unter anderem über die aktuelle Kriegsgefahr berichten, die durch die Osterweiterung der NATO entsteht und von der Medienpropaganda Front der vereinten Medien westlichen Pressegemeinschaft als durch Putins Schuld verursacht dargestellt wird. Wie weit wird Putin gehen? Was wird Putin tun? Wann wird Putin einmarschieren? Putin zwinge den Westen, die Ukraine aufzurüsten, heißt es. Ja, Russland ziehe Truppen in seinem eigenen Land zusammen. Haha, für wie blöd halten diese Kriegsherren in Brüssel und Washington und London einen immer noch, nach all ihren militärischen Lügendesastern, von Afghanistan über Irak bis Libyen. Der besoffene Partyclown in der Downing Street erzählt seinen Untertanen, er wolle die Bürger in der Ukraine vor Putin beschützen. Und Sleepy Joe Biden droht Russland gar mit Militärschlägen. In unseren Barcelona-Nachrichten werden wir später historische Stadtgeschichte bieten über Sklavendenkmäler und Barceloneserinnen und Barcelonesen in deutschen KZs. Und die Stolpersteine hier in der Stadt. Und zum Schluss gibt es einen Kinoblock mit Bammel und mir von der Straße. Da geht es unter anderem um Pizza und Lakritze. Jo, also viel Spaß. Los geht's. Und nicht vergessen, auf einer endlichen Erde kann es kein unendliches Wachstum geben. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskatz. Schlagen. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es hat nicht Unrecht, ist nicht im Recht, es schlägt im Takt, wohl eher nicht, es schlägt im Dunkeln und nicht im Licht. Für die Versklavten und die Befreiten, das Herz schlägt aus nach allen Seiten. Zerstören, und zwar gewaltig. Mal ist es jung, mal alt und faltig. Ein Grund zu leben und eine Plage. Ein Glück in unglücklicher Lage. So wie ein Pferd, ein wilder Stier. Alles, was lebt, jedes Tier. So wie das Meer. Mit den Gezeiten, das Herz schlägt aus nach allen Seiten. Niemandsland Musikgeschichte. Songanalyse, Kritik und Reflexion. Es geht um den Schlager von Zara Leander. Davon geht die Welt nicht unter. Wenn mal mein Herz unglücklich liegt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denke ich immer, ach, alles ist aus. Moshe Zuckermann schreibt dazu in der letzten Ausgabe von Melodie und Rhythmus, erstes Quartal 2022, es sei ein perfider Flirt mit einem unsäglichen Krieg. Ich bin so allein, wo ist dein Mensch? Das bekannteste Lied in dem 1942 uraufgeführten NS-Unterhaltungsfilm »Die große Liebe« ist »Davon geht die Welt nicht unter«, das von Zara Leander gesungen wurde. Der Text stammt von Bruno Balz, vertont wurde er von Michael Jari. Der Song avancierte zum ganz großen Schlagererfolg. Fragt sich nur, warum? Betrachtet man Text und Musik für sich, also nicht als kontextgebundenen Filmhöhepunkt, so handelt es sich einfach um ein optimistisch gewendetes Liebeskummerlied, das in den einleitenden, quasi rezitativisch vorgetragenen Strophen Herzschmerz und Verzweiflung in Moll thematisiert, um dann aber, nach einem kecken Tja, in den fröhlichen Überschwang eines stimmungsmachenden Aufmunterungsrefrains im Dreivierteltakt umzuschlagen. Es lädt nach gerade zum Schunkeln ein. Motto des Refrains: Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Ich bin so allein. Wo ist dein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gepflegt. Im Grunde ein kulturindustriell verfertigtes, bewusst auf Konsumeffekt und Massenpublikum ausgerichtetes Produkt, wie man es unendlich viele Male gehört hat. Wenn da nicht der Kontext wäre. Denn im Film rührt der Liebeskummer Hannah Holbergs, die wird dargestellt von Sarah Leander, vom notwendigen Verzicht auf ihren geliebten Paul Wendland, der wiederum wird gespielt von Viktor Stahl, der als Jagdflieger der deutschen Luftwaffe in den Einsatz nach Nordafrika muss. Hannah soll nicht nur Entbehrungen ertragen lernen, sondern auch verinnerlichen, dass die nationale Pflichterfüllung über alles Persönliche zu stellen ist. Als Paul abgeschossen wird und verwundet im Lazarett liegt, kommt es zum Wiedersehen mit der Geliebten. Die letzten Bilder des Films sind ihrer Liebe, zugleich aber auch der unverbrüchlichen Vaterlandsliebe gewidmet. Das glücklich vereinte Paar blickt zum Himmel, wo ein deutsches Bombengeschwader vorüberzieht. Die Zukunft verheißt Gutes. Das suggeriert bereits die Filmszene von einem Wehrmachtskonzert in Paris, in der Hannah, davon geht die Welt nicht unter, vorträgt. Nachdem sie den Liedrefrain beendet hat, wiederholen ihn die anwesenden Soldaten im Chor. Und ziemlich bald geht der fröhliche Optimismus im vollbesetzten Saal in ein obligatorisches, enthusiastisches Geschunkel über. Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sei. Davon geht die Welt. Sarah Leander wie auch Leni Riefenstahl haben stets behauptet, ihre Kunst in der NS-Zeit ohne jeglichen politischen Bezug betrieben zu haben. Und in der Tat hat ihr Wirken für die Kulturindustrie des Dritten Reichs in der Nachkriegszeit ihrer Karriere kaum geschadet. Das hatte allerdings weniger mit der Triftigkeit ihrer Behauptung zu tun, als vielmehr mit dem in den Anfangsjahren der alten BRD vorherrschenden Bedürfnis, sich für derlei Verbindungen blind zu machen. Nicht nur beliebte Stars wie Heinz Rühmann haben davon profitiert. Zu fragen bleibt allerdings, was es mit dem historischen Kontext auf sich hat. Denn wenn der Schlager Sarah Leanders durch Die große Liebe mit 27 Millionen Zuschauern der erfolgreichste Film der Nazizeit anrüchig geworden ist, wie verhält es sich dann mit Beethovens 9. Symphonie, die 1942 von Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern anlässlich von Hitlers Geburtstag und in seinem Beisein aufgeführt wurde? Kontaminiert der Kontext das Werk? Wird seine Autonomie aufgehoben? Keine leicht zu beantwortende Frage. Und doch ist der Unterschied zu beachten. Während Beethovens 9. nichts beinhaltet, was auf die Verehrung Hitlers hindeutete, ist der Schlager von Sarah Leander durchaus ein Instrument der NS-Propaganda, mithin als Ermunterung zum Durchhalten angedacht. Und da muss man den Text schon genauer lesen. Davon geht die Welt nicht unter, wirklich? Viel von der Welt ist im unsäglichen Krieg derer, die diese Propaganda fröhlich betrieben haben, untergegangen. Und der Liebeskummer der Hannah Holberg ist nun wahrhaft eine Nichtigkeit, gemessen an dem unermesslichen Leid, das die Nazi-Eliten, denen dieser Film gedient hat, verursacht haben. Wie viele der schunkelnden Wehrmachtssoldaten werden den Krieg überhaupt überlebt haben? Und wie perfide nimmt sich dann die keck daherkommende Doppelzeile aus, der zufolge sie, die davon nicht untergehende Welt, noch gebraucht werde. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufbraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird sie manchmal auch braucht. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, fällt uns der Schädel auch raus. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, gesungen von Zara Leander, 1942, uraufgeführt, in einem der bekanntesten NS-Unterhaltungsfilme, Die große Liebe. Ich verlas eine Analyse von Moshe Zuckermann. Moshe Zuckermann lehrte an der Universität Tel Aviv unter anderem kritische Theorie. Er hat diverse kunsttheoretische Bücher und Aufsätze veröffentlicht, darunter Kunst und Publikum, das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit. In den 1970er Jahren war er als Komponist und Arrangeur tätig. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2022. Niemandsland auf 91.4 Radio Contrabanda in Barcelona. Wenn ich bedenke, dass das alles einmal zu Ende geht, das, was man Leben nennt, eines Tages. Wenn ich bedenke, dass man plötzlich vor seinem Ende steht und das zu Asche brennt, was mein Leben war, dann denke ich, nutzt deine Zeit, dann ist es soweit, dann tut es dir leid. Um die ungeküssten Küsse, um die ungeliebten Nächte, um die ungetrunkenen Gläser, voll mit Wein, es tut dir leid. Um die ungeträumten Träume, um die ungeweinten Tränen, die ungetrübten Tage sind dann vorbei. Dann weiß ich, wir müssen dieses Leben noch sehr lange leben. Wir zwei, wir zwei. Wenn ich bedenke, dass das, was ich dir heute im Streit gesagt, dich grau und traurig macht, und ich schweige. Wenn ich bedenke, du hast mir so oft dein Leid geklagt, und ich hab bloß gelacht, statt mit dir geweint, dann denke ich, nutz deine Zeit, dann ist es soweit, dann tut es dir leid. Um die ungeküssten Küsse, um die ungeliebten Nächte, um die ungetrunkenen Gläser, voll mit Wein, es tut dir leid. Um die ungeträumten Träume, um die ungeweinten Tränen, um die ungetrübten Tage sind dann vorbei. Dann weiß ich, wir müssen dieses Leben noch sehr lange leben. Wir zwei, wir zwei. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 226. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Quedo declarado en estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Die Republik im Krieg. Vierter Teil. In der letzten Folge hatten wir gezeigt, wie ungleich die Chancen und die Karten im Spanischen Bürgerkrieg verteilt waren. Während die Rebellen über ein professionelles, gut ausgerüstetes Heer verfügten, über disziplinierte Truppen, musste die Republik sich erst eine eigene Armee schaffen. Es gab keine einheitliche Militärstruktur, es fehlte an Kommandeuren und an Waffen und Material. Auch erwies es sich als äußerst schwierig, die verschiedenen Milizen und bewaffneten Einheiten unterschiedlicher politischer Couleur zu einer schlagkräftigen, zentral befehligten Armee zusammenzufassen. Die Neuorganisation des Militärs kam im Winter 1936-37 aber auch deshalb nur schleppend voran, weil die politisch Verantwortlichen der Republik nicht rasch genug den Charakter des Krieges durchschauten, in den sie geraten waren. Politische Spannungen zwischen Zentrum und Peripherie sorgten für weitere Verzögerungen, gerade als man sich dies am allerwenigsten leisten konnte. Selbst halbherzige Versuche, die Zeitplanung des Krieges und die Verteilung der Ressourcen zentral zu organisieren, führten bereits zu kraftraubenden Auseinandersetzungen zwischen der Zentralregierung der Republik und der neu gegründeten baskischen Regionalverwaltung im Norden des Landes. Kontrolliert wurde diese Behörde von der baskischen nationalistischen Partei, BNEV, die für die Souveränität eintrat und alle Versuche torpedierte, die Industrie oder die Kampftruppen des Baskenlandes den Entscheidungen der Zentralregierung zu unterstellen. Als sich schließlich eine handlungsfähigere republikanische Regierung etabliert hatte, die den Druck auf die baskische Politik verstärkte, stand die baskische Front bereits unter schwerem Beschuss durch Francos Truppen und brach im Sommer 1937 zusammen. Damit hatte die Republik keinen Zugriff mehr auf die wichtige baskische Schwerindustrie, was ihre Chancen, den Krieg militärisch für sich zu entscheiden, erheblich verschlechterte. Die baskische Front brach just in dem Augenblick zusammen, als die Reorganisation des republikanischen Militärs allmählich Wirkung zeigte. Die Schlacht von Brunete, die im Juli 1937 in der Nähe von Madrid stattfand, war wohl die blutigste Begegnung des gesamten Krieges und markierte in dieser Hinsicht eine entscheidende Wende, die Geburt der neuen republikanischen Armee im feindlichen Feuer. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt litt die Schlagkraft der neuen Armee noch beträchtlich darunter, dass der Nachschub von Rüstungsgütern wegen der Politik der Nichteinmischung an der französischen Grenze aufgehalten wurde. Gegen Ende des Sommers richtete die republikanische Armee mit Erfolg einen Truppenverband ein, der für neue Formen des Guerillakrieges hinter den Linien der Rebellen bestimmt war. Obwohl diese Truppe hauptsächlich aus spanischen Soldaten bestand, war von Anfang an, also seit Beginn des Jahres 1937, ein Kontingent Brigadisten an den Guerillaaktivitäten beteiligt. Viele dieser Kämpfer waren finnischer und finnisch-kanadischer Herkunft. Einer der Brigadisten war der 22 Jahre alte Finno-Amerikaner Bill Aalto, ein Arbeiterjunge aus der Bronx, der als Hauptmann in der Guerilla kämpfte und ein Jahr später an einem wichtigen Kommandounternehmen beteiligt war. Es war die einzige Operation dieser Art, die je von der spanischen Armee unternommen wurde. Irv Goff, der gemeinsam mit Aalto an diesem Angriff teilgenommen hatte, sollte im Zweiten Weltkrieg noch Gelegenheit erhalten, die in Spanien erworbenen Fähigkeiten abermals anzuwenden. Er wurde nämlich von US-Spezialkräften per Fallschirm hinter den feindlichen Linien abgesetzt, um dort Sabotageakte durchzuführen, die einzige Art von aktivem Wehrdienst, zu dem die amerikanische Regierung jene US-Bürger, die in Spanien gekämpft hatten, heranzog. Die Republik sah sich ferner vor die Notwendigkeit gestellt, die Massenmobilisierung an der Heimatfront zu forcieren. Dabei ging es vor allem darum, Frauen und Jugendliche zu mobilisieren. Erste Bemühungen dieser Art hatte es bereits in der Vorkriegszeit gegeben, im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen und politischen Modernisierung. Die Frauen wurden massenhaft für die Arbeit in der Rüstungsindustrie angeworben. Diese Tätigkeit verlangte eine praktische Schulung, die das Ausbildungsniveau der Frauen insgesamt anhob und eröffnete den Frauen dadurch weitere bedeutsame kulturelle Möglichkeiten, aus denen sich eine Umstrukturierung der Geschlechterrollen hätten ergeben können. Aber auch diese Chance wurde, wie so viele andere, durch die Niederlage zunichte gemacht. Die republikanische Rüstungsarbeiterin war das wahre Gesicht der neuen Frau im Spanien der 30er Jahre. Das bekannte, geradezu klischeehafte Bild der Milizianer im blauen Overall dagegen erweckt im Grunde genommen einen falschen Eindruck. Es gab zwar einige Milizsoldatinnen und Frauen waren auch an geheimen Kampfeinsätzen, einschließlich solcher der Guerilla, beteiligt, häufig sogar in äußerst gefährlichen Verbindungsfunktionen. Doch die meisten erhaltenen Fotografien von Milizsoldatinnen lassen von diesen harten Fakten nichts erkennen. Sie sind fast allesamt in der Anfangsphase des Konflikts entstanden und spiegeln eine Auffassung vom Krieg als Fiesta wider. Die Bilder wirken sehr konstruiert, als käme es lediglich auf die dekorative Pose der abgelichteten Frauen an. Genau wie die berühmten Plakate, auf denen Milicianas zu sehen sind, richteten sie sich an ein vorwiegend männliches Publikum in der Absicht, männliche Freiwillige für den Militärdienst zu gewinnen. Die Mobilmachung der Spanischen Republik verlangte, wie dies bei modernen kriegerischen Auseinandersetzungen stets der Fall ist, nicht nur den praktischen Einsatz der Bürger, sondern auch ihr inneres Engagement und wurde so zu einem entscheidenden Faktor im gesellschaftlichen und kulturellen Wandel. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1937 gab die Einberufung zum Wehrdienst wichtige Anstöße dazu. Die vielen jungen Männer aus ländlichen Verhältnissen, die jetzt zur Verstärkung der Armee eingezogen wurden, erhielten zunächst eine Art Grundausbildung und erwarben dabei auch Grundkenntnisse sowohl im Schreiben und Rechnen als auch in der Gesundheitserziehung. Letztere wurde durch Aufklärungskampagnen unterstützt. In einem Staat, dessen Landbevölkerung größtenteils keine Schule besucht hatte, waren diese Maßnahmen ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Formierung der Nation. Auch hier kam den politischen Kommissaren wieder eine wichtige Rolle zu. Die Erfahrungen an der Front, in den Kampfhandlungen selbst und im Erlebnis der Kameradschaft und des gemeinsam geteilten Leids führten dazu, dass sich auch bei solchen Kombattanten, die vor dem Krieg politisch nicht gebunden gewesen waren, ein spezifisch republikanisches Bewusstsein entwickelte. Die Republik erreicht aber nicht zuletzt deshalb so viele Menschen, weil sie auf ein beeindruckendes Repertoire neuer Propagandamittel zurückgreifen konnte. Eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der intellektuellen Mobilisierung der Republik spielte die Technik der Fotomontage und deren offensiver Einsatz. Das Material dazu stellten führende Vertreter der europäischen Avantgarde bereit, vor allem der deutsche Exilkünstler John Hartfield, der die berühmte Montage »No Passaran« – »Sie kommen nicht durch« – gestaltete, auf der faschistische und nationalsozialistische Geier zu sehen sind, die über Madrid kreisen und von antifaschistischen Bajonetten in Schach gehalten werden. Aber auch zahlreiche Spanier, zum Beispiel der Künstler Josep Renau aus Valencia, schufen innovative Antikriegskunst, darunter auch wirkungsvolle modernistische Fotomontagen. Während des Krieges war Renau außerdem Direktor der Akademie der Bildenden Künste. In dieser Funktion oblag es ihm, die Kunstschätze der Nation vor einer Beschädigung durch Bomben zu schützen. Vor allem durch diese Fotomontagen unterschied sich das Kulturschaffen der Spanischen Republik von vergleichbaren Bemühungen in der frankistischen Zone. Auf beiden Seiten waren Künstler und Propagandisten tätig, die in einer figürlichen Tradition arbeiteten, und beide Seiten verwendeten stilisierte, modernistische Darstellungen der menschlichen Gestalt, um den Eindruck einer schönen neuen Weltordnung zu evozieren. So hätte beispielsweise der heroische Soldat, der auf dem berühmten republikanischen Alphabetisierungsplakat zu sehen ist, ebenso gut faschistischer Herkunft sein können, was er jedoch ausweislich der Bildunterschrift nicht ist. Doch die Fotomontage gehörte zu jenen modernen Techniken, die sich die Frankisten nicht zu eigen machen konnten. Schließlich war sie eng mit internationalistischen, kosmopolitischen Grundhaltungen verknüpft. Die auffälligen Kontraste, deren sich die Fotomontage bediente, verstießen gegen das Gesetz der in sich geschlossenen Komposition und bezogen ihre starke Wirkung gerade aus der spontanen, vom Zufall beeinflussten Schöpfung. In technischer Hinsicht verlangte die Fotomontage geradezu nach einer mechanischen Reproduktion. Genau darauf hatten es die Rechten abgesehen, wenn sie Begriffe wie Entartung und Kulturbolschewismus benutzten. Zum Schluss der heutigen Folge noch ein kleiner Exkurs zum Thema Kulturbolschewismus. Der von den Nazis geprägte Begriff des Kulturbolschewismus diente zur Herabsetzung moderner, ungegenständlicher und avantgardistischer Formen des Kunstschaffens. Aus Sicht der europäischen Rechten untergrub dieses Kunstschaffen die politische Hierarchie der Gesellschaft und infizierte die nationalen Kunsttraditionen. In Nazi-Deutschland wurde am 19. Juli 1937 in München die Ausstellung »Entartete Kunst« eröffnet. Die Vorstellung, eine Kultur oder eine Gesellschaft könne wie ein biologischer Organismus entarten, hatte in den Zwischenkriegsjahren des 20. Jahrhunderts vor allem, aber nicht ausschließlich, in konservativen Kreisen Konjunktur. Sie geht zum Teil auf das Werk von Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts zurück, etwa auf die von Charles Darwin entwickelte Evolutionstheorie, aus der sich die spätere Vorstellung ableitete, dass auch die Gesellschaft selbst von biologischen Gesetzen gesteuert werde. Stichwort Sozialdarwinismus. Jedenfalls, in Spanien entwickelten sich ähnliche Vorstellungen im Denken einer Erneuerungsbewegung, die nach dem endgültigen Verlust des Überseeimperiums 1898 entstand. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 226, eine Niemandsland-Produktion 2022. Literaturhinweis, ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe, Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, erschienen in der Oxford University Press in Oxford 2005. Die deutsche Ausgabe erschien 2008 im Verlag Philipp Reclam in Stuttgart. Die Autorin ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London. Die Übersetzung stammt von Susanne Lenz. No pasarán. Pasaremos. Raus ins grelle Sonnenlicht. Auch in diesem Niemandsland gibt es jetzt an dieser Stelle wieder einen Hörtext zum Thema fremde Podcasts von Le Monde Diplomatique. Es geht um die Herrschaft der Geeks. Geeks könnte man mit Freakies übersetzen, die sich nur oder ausschließlich für Technologie interessieren und sich also abschotten. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Die Herrschaft der Geeks von Pierre Rombert. Auch knapp 2 Jahre seit Ausbruch der Corona-Pandemie fällt es nicht leicht zu bilanzieren, welche Staaten mit ihren gesundheitspolitischen Maßnahmen gegen das Virus erfolgreich waren und welche versagt haben. Dagegen sind die sozialen Folgen dieser Maßnahmen erschreckend deutlich geworden. Die Kranken- und Altenpflegekräfte, die Transportarbeiter, Supermarktpersonal und Reinigungskräfte, die man im Frühling 2020 zu Helden der Pandemie erklärte und auf den Balkonen beklatschte, traten wieder in den Schatten zurück, zurück an den Ort, den unsere Wirtschaftsordnung ihnen für gewöhnlich zuweist. Trotz des Versprechens einer besseren Post-Covid-Welt, in der sich die gesellschaftliche Anerkennung einer Berufsgruppe an ihrem Beitrag zum Gemeinwohl bemisst, hat sich an den Arbeitsbedingungen und am Status dieser systemrelevanten Berufe nichts geändert. Der IT-Industrie hingegen hat die Pandemie den Weg ins Paradies eröffnet. In ihrem Leitartikel vom 30. Juli 2021 verlockte die Financial Times: Die 5 größten Technologiekonzerne Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook schrieben im 2. Quartal insgesamt 75 Milliarden US-Dollar Gewinn nach Steuern. Das sind fast 90% mehr als im Vorjahr und 30% mehr als erwartet. Diese Zahlen bezeugen, wie diese Plattformen sich in unserem Alltag breit gemacht haben. Was Wunder, war doch die Politik im Kampf gegen die Pandemie auf die Branche angewiesen. Ob Homeoffice oder Distanzunterricht, ob Impfzertifikate, stets gehen die politischen Entscheidungsträger von 2 unhinterfragten Annahmen aus. Erstens, die meisten menschlichen Interaktionen, die aufgrund der Pandemie verboten wurden, können genauso gut online stattfinden und zudem über den Bildschirm kontrolliert werden. Zweitens, die privaten Tech-Konzerne, die künftig einen Teil unseres Sozial- und Arbeitslebens prägen werden, unterliegen allein den Marktgesetzen und den Bedingungen, die ihr Management festlegt. Man darf ihnen keine Beschränkungen oder Vorschriften zumuten, keine Auflagen, die für gewöhnlich mit der Übertragung öffentlicher Dienstleistungen einhergehen. Viele Manager aus dem Silicon Valley fühlen sich ermächtigt, das zu verkaufen, was der Staat nicht mehr anbietet. 2017 formulierte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg seine große Vision, eine langfristige soziale Infrastruktur zu schaffen, die die Menschheit vereint, indem sie unser löchriges soziales Gewebe mit Like-Flicken versieht. Die Facebook-Community ist auf einzigartige Weise fähig, Leid zu verhindern, sich im Krisenfall beizustehen oder danach gemeinsam den Wiederaufbau anzupacken, befand Zuckerberg, dessen soziales Netzwerk 2,8 Milliarden aktive Nutzer hat. Auch progressive Parteien und Gewerkschaften haben gegen diese 2 Annahmen kaum opponiert. Als Frankreichs Präsident Macron im April 2020 in einer Fernsehansprache erklärte, dass unser Land heute völlig von den Frauen und Männern abhängig ist, die in unserem Wirtschaftssystem kaum Anerkennung erhalten und schlecht bezahlt werden, hätten sie unverzüglich fordern müssen, etwa allen für das Gemeinwesen unerlässlichen Tätigkeiten den geschützten Status des öffentlichen Dienstes zu verleihen. Aber die Chance wurde vertan. 1 Jahr später haben die schönen Worte der Regierung gegenüber den Pflege-, Reinigungs- und Lehrkräften nur bewirkt, dass der Einfluss der Tech-Industrie noch angewachsen ist. Deren Kerngeschäft besteht ja genau darin, die Negation zwischenmenschlicher Beziehungen zu vermarkten, also Interaktion durch Algorithmen zu steuern und mittels verschlüsselter Programme zu evaluieren. Die soziale Infrastruktur in Silicon Valley auszulagern, ist auch deshalb nicht angebracht, weil dort die Subkultur der Geeks, der Nerds und Computerfreaks dominiert. Eine ökonomisch privilegierte, introvertierte Welt frustrierter Männlichkeit, wie sie etwa für die Gaming-Szene typisch ist. Hier wird ein Pantheon verehrt, deren Götter unter dem Asperger-Syndrom, einer milden Form von Autismus, leiden. Zum Beispiel die Milliardäre Elon Musk, Chef von Tesla, oder Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal. Ein Journalist der Zeitschrift Wired ging 2001 so weit, das Asperger-Syndrom in Geek-Syndrom umzubenennen. In der Branche wird häufig darüber gewitzelt. Viele der eingefleischten Programmierer bei IT-Spitzenunternehmen wie Intel, Adobe oder Silicon Graphics, die morgengrauen zur Arbeit und erst spät abends wieder nach Hause gehen, die stundenlang programmieren und dabei literweise Softdrinks in sich hineinschütten, sind irgendwo im Bereich Asperger angesiedelt. Menschen mit Asperger tun sich schwer mit der sozialen Interaktion, weil ihre Fähigkeit, nonverbale Kommunikationssignale zu verstehen und auszusenden, eingeschränkt ist. Hingegen entwickeln sie in ihren Interessengebieten teilweise außergewöhnliche Fähigkeiten. Die Mehrheit der Menschen hat das pandemiebedingte Social Distancing als tiefgreifende Einschränkung empfunden. Dagegen ist es für viele IT-Entwickler ohnehin normal, ihre Abende zu Hause damit zu verbringen, eine App zu programmieren, mit der man die Attraktivität von Harvard-Studentinnen bewerten kann, ohne ihnen persönlich zu begegnen. Gespräche von Angesicht zu Angesicht sind voller Zweideutigkeiten und Anspielungen. Die digitale Kommunikation hingegen bietet dem Geek, der sie entwickelt hat, die brutale, aber beruhigende Rationalität verschlüsselter Kennzahlen. Emotionen sind hier auf ein Minimum reduziert. Dass die von diesen Leuten erfundenen sozialen Netzwerke heute die Online-Beziehungen der Hälfte der Erdbewohner strukturieren, spiegelt indirekt die Verstümmelung der zwischenmenschlichen Beziehungen wider. Genau daraus entspringen die tiefen Frustrationen in unserer fragmentierten, gehetzten, ängstlichen Gesellschaft. Die Selbstabschottung in modernen, westlichen Gesellschaften bedeutet, dass viele Menschen es für unnötig, nicht wünschenswert oder seltsam halten, mit ihren Mitbürgern zu sprechen. Zu diesem Schluss kam The Economist vom 10. Juli 2021 nach einer Reihe von Umfragen über die Bedeutung eines uralten, aber immer seltener werdenden Verhaltens, mit Unbekannten zu reden. Wenn heute große Teile des Alltagslebens im Namen der Virusbekämpfung ins Internet verlagert werden, wird dieser Trend massiv beschleunigt. Die jüngste Digitalisierungswelle verschärft jedoch nur einen langjährigen Trend zum Herrschen mittels Zahlen. Bis Mitte der 2000er Jahre waren Freundschaft, Zuneigung, sexuelle Anziehung und Gefühle wie Neugier, Freude, Wut oder Trauer noch nicht unter der Dampfwalze der quantifizierten Bewertung geraten, die bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts die Wirtschaft und das Militär überrollt hatte. Um Gefühle und Stimmungen in digitale Waren umzuwandeln, haben die Genies des Silicon Valley sie in mess- und bezifferbare Formen gestanzt. Die diversen Zeichen, Sternchen, blaue Daumen, kleine Herzen oder die Follower-Statistiken machen Gefühle quantifizierbar und generieren auch noch Unmengen persönlicher Daten. Wie irrsinnig es ist, die lebendigsten Gesellschaftsbereiche unter die Herrschaft der Quantifizierbarkeit zu zwingen, kann man an der Tyrannei der Ziel- und Leistungsvorgaben sehen, die in Schulen, Krankenhäusern und großen Unternehmen herrscht. Wie der Historiker Jerry C. Moller schreibt, ist dabei das Problem nicht das Messen an sich, sondern das exzessive Messen. Nicht die Kennzahlen, sondern die Versessenheit auf Kennzahlen. Kurzum, der normative Charakter der Zahlenhörigkeit, der zu Lasten der Erfahrung, des persönlichen Urteilsvermögens und des historischen Bewusstseins geht. Zahlen besitzen heute eine universelle Aussage- und Überzeugungskraft. Ohne dass irgendjemand darüber entschieden hätte, wird die Geschichte der Corona-Pandemie in einer Sprache der Zahlen und Diagramme erzählt, die aus der Welt der Medizin eilends in den öffentlichen Raum getragen wird. Der skopische Trieb, die Schaulust, dieses unwiderstehliche Verlangen, das den User dazu bringt, auf das nächste Foto auf dem Bildschirm zu klicken, findet sein Gegenstück in der angsterfüllten Erwartung der täglichen Corona-Zahlen. Inzidenzen, Hospitalisierungen, Auslastung der verfügbaren Intensivbetten, Impfquoten, Todeszahlen in Millionenhöhe. Jeden Abend trägt ein Gesundheitsexperte eine Flut von Zahlen und Parametern vor, deren Berechnung und Relevanz nur dann in Frage gestellt wird, wenn sie den Plänen der Regierung widersprechen. Deren Entscheidungen werden mit den Zahlen legitimiert, die in den Suchmaschinenergebnissen und auf den Titelseiten der Zeitungen auftauchen. Die Kurve abflachen, unter die Schwelle kommen, das Ziel erreichen. Ranglisten, Parameter und Schautafeln verwandeln das Leben unmerklich in ein Spiel um Punkte. Eine altbekannte Technik, um Menschen zu disziplinieren, denen man wenig Eigenverantwortung zutraut. zum Beispiel im Kindergarten. Wie hypnotisiert starren wir also aufs statistische Feuerwerk und vergessen dabei, was diese eigentlich indiskutable Art der Präsentation verdeckt, dass die Gesundheitskrise nur ein Symptom unserer kranken Gesellschaft ist, deren Erneuerung eine überlebenswichtige Notwendigkeit ist. Pierre Rombert ist Mitglied der Pariser Redaktion. Aus dem Französischen von Birgit Beierlein. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. So, hübsch war's auf dem Land, eine wunderschöne Scheune mit Bienen in den Büschen und alles voller Bäume. Ein lieber alter Bauer saß kauernd auf der Bank, kleine Kinder in den Wiesen. Wir dachten, ach wie pittoresk, wenn man es so, wie es ist, sein lässt. Es war sehr gut und von Bestand. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 31. Januar bis zum 14. Februar 2022. Die erste Meldung betrifft die zunehmende Kriegsgefahr in Europa. UN-Sicherheitsrat tagt zum Thema Russland und die Ukraine. New York. Die USA haben am Montag ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine-Krise durchgesetzt. Russland hatte vor Beginn mit einer Abstimmung versucht, das Treffen abzuwenden. Mit 10 der 15 Mitgliedstaaten stimmten am Montag jedoch genug Länder für die Beratungen in New York. Bei prozeduralen Angelegenheiten haben die 5 ständigen Mitglieder, darunter Russland, kein Vetorecht. Entscheidungen können dann nur mit einer Mehrheit von mindestens 9 Stimmen getroffen werden. Der russische US-Botschafter Wassily Nebenzia hatte zuvor das von den USA angefragte Treffen als grundlos bezeichnet. Er kritisierte die Sitzung, weil eine Stationierung von Truppen auf russischem Gebiet ja nicht als Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit angesehen werden könne. Die Kritik der USA sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands. Ja, der böse Russe marschiert in sein eigenes Land ein. Warten wir einmal, wann die Propaganda anfängt, Putin mit Saddam Hussein und Hitler zu vergleichen. So weit sind sie bisher noch nicht gegangen. Winter im Niemandsland. Während die westliche Presse einheitlich, könnte man sagen, Informationen angetreten ist, um die Gefährlichkeit Putins darzustellen, der Truppen in seinem eigenen Land zusammenzieht, an der Grenze zur Ukraine. Der Spiegel zum Beispiel bringt: Wie weit geht Putin? Wie weit wird Putin gehen? Was wird Putin machen? Wird Putin es wagen? Und so weiter und so weiter. Bringt die Junge Welt am heutigen Montag einen Artikel, der heißt: Wir wollen keine Kriege, Hetze gegen Moskau. Lavrov skizziert russische Verhandlungslinie in Ukraine-Konflikt. USA und Großbritannien kündigen Truppenaufstockung in Osteuropa an. Aus russischer Sicht wird hier Folgendes gesagt. Russland hat erneut bekräftigt, dass es keinen militärischen Angriff auf die Ukraine plant. Wenn die Entwicklung von Moskau abhänge, werde es keinen Krieg geben, sagte Außenminister Sergei Lavrov in einem am Freitag veröffentlichten langen Interview mit 4 russischen Radiosendern. Wir wollen keine Kriege, aber wir werden nicht zulassen, dass unsere Interessen schamlos mit Füßen getreten und ignoriert werden, sagte Lavrov. Russland werde jetzt die westlichen Antworten auf seine Vorschläge analysieren und anschließend entscheiden, wie es weiter vorgehe. Einstweilen gehe der Dialog mit den USA weiter, sagte Lavrov. Washingtons Antwort auf die russischen Vorschläge sei geradezu ein Musterbeispiel diplomatischen Anstands gewesen im Vergleich zu dem hochgradig ideologisierten Text, den die NATO Moskau zugesandt habe. Und alles, was die westlichen Antworten an konstruktiven Punkten enthielten, habe Russland schon vor Jahren vorgeschlagen, so Lavrov. Nach den Worten des Außenministers stützt sich die russische Verhandlungsposition auf die Charta von Istanbul, die auf OSZE-Ebene 1999 von den Staatsoberhäuptern aller Mitgliedstaaten der Organisation unterzeichnet und 2010 in der kasachischen Hauptstadt Astana bekräftigt worden sei. Darin finde sich neben dem Prinzip der freien Bündniswahl auch die Bestimmung, dass kein Land seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer vorantreiben dürfe. Russland verlange von den westlichen Partnern lediglich, dass sie das einhielten, was sie selbst unterschrieben haben. Es sei gespannt, wie sich die NATO diesmal herausreden werde, so Lavrov. Unterdessen hat Großbritanniens Party-Premierminister Boris Johnson am Sonnabendabend angekündigt, die Zahl der in Osteuropa stationierten britischen Soldaten zu verdoppeln. Sie liegt derzeit bei etwa 1150. US-Präsident Joseph Biden kündigte am Freitag für die nächste Zeit die Entsendung einiger US-Soldaten an die Ostflanke der NATO an. Es würden aber nicht sehr viele sein. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am selben Tage, noch gäbe es keinen Weg zurück zur Diplomatie. Sein Generalstabschef Mark Milley wies darauf hin, dass im Falle eines Krieges mit zahlreichen Opfern und großen Zerstörungen gerechnet werden müsse. naja, solange es die USA nicht selber trifft. Dem Kontext nach waren diese Warnungen in erster Linie an die Adresse der Ukraine gerichtet. Sie möge sich ihrerseits von möglichen Provokationen zurückhalten. Diese Interpretation deckt sich mit Berichten ukrainischer Medien, wonach die USA Druck auf Kiew ausübten, den politischen Teil der Minsker Vereinbarungen nach jahrelanger Weigerungen zu erfüllen. Ein Bericht auf CNN, wonach Biden in einem entsprechenden Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky sogar laut geworden sei, wurde später von der Webseite des US-Senders wieder entfernt. In der Tat hatte die Ukraine einen Gesetzesentwurf für die Deokkupation des Donbass am Dienstag offiziell zurückgezogen, der eine jahrzehntelange Diskriminierung der Bewohner der Volksrepubliken des Donbass bedeutet hätte und den Minsker Vereinbarungen klar widersprach. Derweil will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am 7. und 8. Februar gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian nach Kiew reisen. Nach einem Treffen politischer Berater im sogenannten Normandie-Format am vergangenen Mittwoch hatte der russische Vertreter Dimitri Kosak gesagt, die Beteiligten hätten sich etwa 2 Wochen Zeit gegeben, um erste Fortschritte zu erreichen. Die Baerbock-Reise käme genau zum ungefähren Ende dieser Frist. Was in diesem Kontext gesagt werden muss, ist natürlich Folgendes, dass es nicht sehr intelligent ist, sich zuerst abhängig von Russlands Gaslieferungen zu machen und dann Russland einen Krieg anzudrohen. Aber so ist der freie Westen seit langer, langer Zeit schon. Jedenfalls gibt es ein Problem mit der Zulassung der Gaspipeline Nord Stream 2. Eine Meldung aus Frankfurt am Main. Für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wird es trotz der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft, einem Bericht zufolge, keine schnelle Zulassung geben. Die Eintragung ins Handelsregister sei erfolgt, es fehlen aber weitere Schritte, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Montagsausgabe. Bei einem Blick auf die noch ausstehenden Prüfungen kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass ein Abschluss im ersten Halbjahr kaum mehr möglich sein wird. Die Netzagentur hatte das Verfahren ausgesetzt und wartet demnach darauf, dass Nord Stream 2 alle erforderlichen Unterlagen einreicht. Würden wir aus irgendwelchen Gründen das Unternehmen nicht zertifizieren können, stünde Nord Stream 2 der Gerichtsweg offen. Das könnte sich aber lange hinziehen, sagte Hohmann. Eine Meldung zum Thema Impfpflicht oder auch Zwangsimpfung, wie andere sagen. Eine Sperrzeit für Erwerbslose wird erwogen. Berlin. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht wird nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, BA, Detlef Scheele, auch zu Veränderungen bei der Jobsuche führen. Wenn es eine allgemeine Impfpflicht gibt und Verstöße auch mit Rechtsfolgen verbunden sind, können Arbeitgeber einen Bewerber ablehnen, weil er nicht geimpft oder genesen ist, sagte Scheele den Zeitungen der Funke Mediengruppe in den Sonntagsausgaben. Auch die Bundesagentur für Arbeit müsse bei Einführung einer allgemeinen Impfpflicht prüfen, ob eine fehlende Impfung zu einer Sperrzeit führt, sagte Scheele. Thema Senioren, alte Menschen. Mehr alte Menschen sind einsam. Berlin. Alte Menschen haben laut einer Umfrage in der Corona-Pandemie häufiger mit Einsamkeit zu kämpfen. Der Anteil der Menschen ab 80 Jahren, die sich als einsam bezeichneten, lag im Befragungszeitraum von November 2020 bis April 2021 bei 12,1%. Und damit doppelt so hoch wie die Befragungen in den Jahren 2017 und 2018, wie das Bundesfamilienministerium am Freitag mitteilte. Thema Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Köln. Rund 3,5 Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen CDU und SPD nach einer Meinungsumfrage gleich auf. Wenn an diesem Sonntag Wahlen wären, kämen beide Parteien je auf 28%, berichtete das WDR-Magazin Westpol am Sonntag für eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP. Im Vergleich zum Landestrend drei Monate zuvor konnte sich demnach die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst um 6 Prozentpunkte deutlich verbessern, während die SPD 3 Prozentpunkte an Zustimmung verlor. Im vergangenen Oktober hatte die SPD laut der Umfrage klar vor der CDU gelegen. Nach WDR-Angaben folgen laut der Erhebung als drittstärkste Kraft die Grünen mit unverändert 17%. Und noch einmal Thema Erdgaslieferungen und Energieversorgung Europas. Es geht um den Versuch der USA, Europas Energiemärkte zu kontrollieren. Frieren für Kiew. USA und EU suchen Alternativen zu russischem Gas. Moskau soll aus Europas Energiemarkt verdrängt werden. Ein Artikel von Reinhard Lauterbach erschienen. Zum Thema Wirtschaftskrieg auf Seite 9 in der Ausgabe vom gestrigen 29.01. der Jungen Welt. Da heißt es Folgendes. Die russischen Lieferungen von Energieträgern nach Westeuropa stehen immer mehr im Zentrum von Sanktionsdiskussionen. Nur kann sich der von den USA kontrollierte Teil des Kontinents einen Verzicht auf solche Lieferungen leisten? Die EU-Kommission scheint nicht gewillt, sich dem Druck zu widersetzen. Stattdessen hat sie sich, ebenso wie Washington, auf die Suche nach potenziellen Ersatzlieferanten begeben, einstweilen mit offenbar mäßigem Erfolg. Derzeit importiert die EU etwa 35% ihres Gasbedarfs aus Russland. In Deutschland liegt der Wert laut der Internationalen Energieagentur für 2020 sogar bei 2/3. Die BRD habe in jenem Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland importiert, bei einem Gesamtverbrauch von 87 Milliarden Kubikmeter. Am deutschen Gesamtenergieverbrauch beträgt Russlands Anteil laut einem Bericht von kapital.de vom Freitag etwa 40%. Gleichzeitig ist Berlin mit Importen in dieser Größenordnung aber auch Moskaus größter Gaskunde in Europa. Bisher hat man in Russland stets die Stabilität seiner Lieferungen hervorgehoben. Jetzt aber ändert sich der Ton. Anfang dieser Woche hat Nikolai Schuravljow, Vizesprecher des Föderationsrats, laut der Agentur TASS angedeutet, dass ein Abschalten Russlands vom internationalen Zahlungssystem SWIFT sofortige Konsequenzen für die Rohstofflieferungen haben werde. Wir bekommen in diesem Fall keine Devisen, aber unsere Kunden werden auch keine Ware mehr bekommen. Es wäre der voll entbrannte Wirtschaftskrieg und die USA, die trotz überparteilichem Widerstand aus der deutschen Politszene an der Option eines Ausschlusses russischer Banken aus SWIFT festhalten, wissen das zweifellos. Deshalb hat Washington seit Jahresbeginn begonnen, die Möglichkeit alternativer Gaslieferungen zu sondieren, um eventuelle Ausfälle russischer Lieferungen zu kompensieren. Der State Department-Beamte, ein gewisser Herr Amos Hochstein, der sich in der Vergangenheit bereits als eifriger Nord Stream 2-Gegner hervorgetan hatte, sprach nach Berichten von US-Medien mit Vertretern der heimischen Gaswirtschaft wie auch potenziellen Alternativlieferanten, vor allem im Nahen Osten. Am kommenden Montag will Präsident Joseph Biden persönlich den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, im Weißen Haus empfangen, um ihn zu höheren Lieferungen von Flüssiggas zu bewegen, wie Al-Jazeera.com berichtete. Das wäre die letzte Option für die USA, ihre Drohungen mit realen Ausgleichsmaßnahmen zu unterlegen. Denn im Großen und Ganzen sind Washingtons Aktivitäten vorgetäuscht und propagandistisch. In der heimischen Gasindustrie holte sich Hochstein offenbar Abfuhren und die Regierung habe, heißt es, die Branche auch nicht aufgefordert, ihre Förderungen zu erhöhen. Die Agentur Reuters zitierte schon Mitte Januar zwei Quellen aus der Branche mit der übereinstimmenden Aussage, im Moment seien Erhöhungen der Förderung nicht möglich. Das Gasangebot sei weltweit ohnehin gerade knapp. Gleichwohl gaben sich US-Regierungsvertreter laut dem britischen Guardian vom 25. Januar zuversichtlich, dass die EU einen Wegfall der russischen Lieferungen ohne größere Ausfälle verkraften würde. Das heißt, dass Ausfälle unvermeidlich seien, nimmt Washington billigend in Kauf. Denn es geht um die Übernahme der Kontrolle über die Gasversorgung Europas durch die USA. Dem Bericht zufolge plant man dort, in diesem Jahr zum größten Exporteur von Flüssiggas, LNG, weltweit zu werden. Und die aktuell hohen Gaspreise begünstigen diesen Versuch. Sie sind unter anderem deshalb so hoch, weil Russlands Gazprom-Konzern aktuell nur noch so viel liefert, wie aus langfristigen Verträgen hervorgeht. Das ist ein Versuch, die EU-Strategie zu kontern, Gasimporte über den schwankungsanfälligen Spotmarkt abzuwickeln und die aus russischer Sicht wünschenswerte langfristige Preisstabilität wieder zu erreichen. Land 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Und wo die USA Stunk machen, da hängt Großbritannien natürlich immer ordentlich mit dran. Ölindustrie, Truppen, alles ist immer stramm mit dabei. Partygate. London. Ein Untersuchungsbericht zur Partygate-Affäre hat den Verantwortlichen im britischen Regierungssitz Führungsversagen und schwere Regelbrüche vorgeworfen. Die Verantwortlichen hätten es versäumt, sich an Standards zu halten, die zur Zeit der Corona-Lockdowns nicht nur von der Regierung, sondern von der gesamten Bevölkerung verlangt worden seien, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Bericht der Spitzenbeamtin Susan Gray. Der britische Premier, Party Boris Johnson, wird an keiner Stelle direkt kritisiert. Es gibt einen UN-Bericht zum Thema Tötungen durch die Taliban. New York. Die islamistischen Taliban haben einem UN-Bericht zufolge seit ihrer Machtübernahme im vergangenen August mehr als 100 ehemalige Regierungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Ortskräfte der internationalen Truppen in Afghanistan getötet. Trotz der Ankündigung einer Generalamnestie für Mitarbeiter von Regierungen und Streitkräften habe die UNO glaubwürdige Anschuldigungen über Tötungen und gewaltsames Verschwinden lassen erhalten, hieß es von UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Sonntag Ortszeit. Bei mehr als zwei Dritteln dieser Tötungen handelt es sich um außergerichtliche Tötungen. Klimaproteste in Deutschland, die nehmen nämlich zu. Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten haben am Montag wieder mehrfach Straßen in Berlin, Hamburg und Stuttgart blockiert. Die Demonstranten der Kampagne Essen retten, Leben retten setzen sich auf Zufahrten der A100 in Berlin und der A24 in Hamburg und klebten sich zum Teil fest. In Stuttgart hielten sie zeitweise den Verkehr auf der B10 auf. Die Aktivisten und Aktivistinnen hatten schon vergangene Woche in Berlin mit den Blockaden begonnen. Sie fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine sofortige Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu mindern. Sie bezeichnen sich als Aufstand der letzten Generation. Dahinter stehen einige der jungen Leute, die vor der Bundestagswahl wochenlang im Hungerstreik waren. In Berlin besetzten die Demonstranten laut Angaben der Polizei am Montagmorgen drei Stellen an der A100. Bilder zeigten Protestierende mit Transparenten auf der Fahrbahn. Die Polizei holte die Menschen nach Angaben eines Sprechers von der Straße und nahm 31 von ihnen vorläufig fest. Bei 24 von ihnen sollte richterlich über fortgesetzte Polizeigewahrsam entschieden werden. Am Nachmittag störten einige Aktivisten nach eigenen Angaben erneut an der A100. In Hamburg blockierten 11 Menschen den Horner Kreisel, wie die dortige Polizei mitteilte. Zwei Menschen klebten sich fest. Die Polizei nahm die Beteiligten in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren ein. Der Verkehr auf der A24 Richtung Innenstadt war laut Polizei stark beeinträchtigt. In Stuttgart setzten sich 6 Demonstranten zur Hauptverkehrszeit nachmittags auf die Bundesstraße 10 auf Höhe des Zoos Wilhelma. Es gab Rückstau im Berufsverkehr. Nach knapp einer halben Stunde wurden die Demonstrantinnen und Demonstranten mit ihren 3 Bannern von der Polizei von der Straße getragen oder gezogen. Dies sei friedlich abgelaufen, hieß es. Die Aktivistinnen und Aktivisten kündigten weitere Proteste an. Den Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwendung und Autobahnblockaden erklärte die Pressesprecherin der Gruppe Carla Hinrich so: Wir stören massiv das todbringende Weiter-so, bis die Regierung endlich handelt und unser Recht auf Leben schützt. Thema Pressefreiheit. Mexiko ist mittlerweile das gefährlichste Land für Medienschaffende. Journalistenmorde in Mexiko. 3 Medienschaffende wurden in Mexiko innerhalb von 2 Wochen ermordet. Die Fälle haben eine Welle von Protesten ausgelöst. Oaxaca. Lourdes Maldonado war aus Tijuana nach Mexiko-Stadt gereist, um den Präsidenten Andrés Manuel López Obrador über ihre Bedrohung zu informieren. Ich fürchte um mein Leben, sagte die Journalistin auf einer Pressekonferenz des Staatschefs. Das war vor 3 Jahren. Vor einer Woche, am 23. Januar, wurde die 68-Jährige ermordet. Unbekannte erschossen sie unweit ihres Hauses. Wenige Tage vorher wurde der Fotograf Margarito Martinez, ebenfalls in Tijuana, vor seiner Haustür durch Schüsse getötet. Am 10. Januar starb José Luis Gamboa, der Leiter des Online-Portals InfoRegio im Bundesstaat Veracruz, eines gewaltsamen Todes. Ein schlimmer Jahresanfang für Mexikos Journalisten und Journalistinnen. 3 ermordete Medienschaffende in 2 Wochen. Damit erhöht sich die Zahl der seit dem Amtsantritt López Obradors 2018 getöteten Pressevertreter auf 28. Seit dem Jahr 2000 sind es 148. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet Mexiko als das gefährlichste Land für Medienschaffende. Immer wieder gehen Pressearbeiterinnen und Pressemitarbeiter gegen die Angriffe auf die Straße. Doch die Morde der letzten Wochen haben eine Welle von Protesten ausgelöst, wie sie das Land lange nicht erlebt hat. Von der nördlichen Grenzstadt Tijuana bis in den südlichen Bundesstaat Chiapas beteiligten sich Journalisten an Kundgebungen in etwa 50 Städten, forderten sie mehr staatlichen Schutz. Sie zeigten Fotos getöteter Kolleginnen und Kollegen und stellten in ihren Parolen klar: Man tötet nicht die Wahrheit, indem man Journalisten umbringt. Bis zum Wochenende haben über 55.000 Menschen eine Petition unterschrieben, in der zudem die Aufklärung der Verbrechen gefordert wird. Mobilisierungen dieser Größe hat es zuletzt 2017 gegeben, als die beiden bekannten Reporter Preach und Javier Valdez gewaltsam ums Leben kamen. Nur die wenigsten der Morde werden strafrechtlich verurteilt. Und das nicht zuletzt, weil korrupte Politiker und Politikerinnen, Sicherheitskräfte und Juristen es zu verhindern wissen. Um die jüngsten Fälle in Tijuana aufzuklären, hat die Gouverneurin des Bundesstaates Baja California, Marina del Pilar, die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts angekündigt. Beide Opfer von Tijuana befanden sich in einem staatlichen Schutzprogramm. Doch auch der damit verbundene Personenschutz konnte sie nicht retten. Maldonado wurde getötet, als die Beamten gerade abgezogen waren. Der Mord an den Journalisten wirft besondere Fragen auf. Maldonado hatte auf der Pressekonferenz des Präsidenten 2019 auch erklärt, dass sie sich in einem Arbeitskampf mit dem Medienunternehmen Jaime Bonilla befand und sich von ihm bedroht fühlte. Bonilla, ein politischer Verbündeter López Obradors, wurde damals gerade Gouverneur. Die Journalistin gewann jüngst ihren Arbeitsprozess und beschuldigte den Politiker der Korruption und Hinterziehung von Staatsgeldern. Es wird ihm nicht passen, dass eine Journalistin seine Konten überprüft und recherchiert, sagte sie in einem Video. 3 Tage später war sie tot. Der Kolumnist Julio Hernández López schrieb daraufhin in der Tageszeitung La Jornada, es sei zwingend, Bonilla in die Liste der zu ermittelnden Personen aufzunehmen. Der Fall wirft ein Licht auf die Komplexität des Themas. Und hier die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Tatverdächtige nach tödlichen Schüssen auf Polizisten gefasst. 2 Männer wurden in Sulzbach im Saarland festgenommen. Nach einem von ihnen, einem 38-Jährigen, hatte die Polizei zuvor öffentlich gefahndet. Die beiden werden verdächtigt, eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29-jährigen Kollegen vergangene Nacht bei einer Verkehrskontrolle erschossen zu haben. Interner Untersuchungsbericht zu Partygate. Der britische Premier Johnson entschuldigte sich im Unterhaus für diverse Feiern während des Lockdowns. Er kündigte Reformen an, will aber nicht zurücktreten. Im Bericht wird der Regierung unter anderem Führungsversagen vorgeworfen. UN-Sicherheitsratssitzung zur Ukraine-Krise. Bis kurz vor Beginn hatte Russland versucht, die von den USA beantragte Aussprache zu verhindern. Washington warnte angesichts des russischen Truppenaufmarsches in Europa vor einem gefährlichen Pfad in den Krieg. Russlands UN-Botschafter hielt Washington vor, Hysterie zu schüren. SPD berät Russland-Kurs. Parteichef Klingbeil spricht sich für eine diplomatische Lösung aus. Ein Krieg in Europa müsse verhindert werden. Während sich Partei Linke für eine Entspannung gegenüber Moskau einsetzen, plädieren konservativere Sozialdemokraten für harte Sanktionen. Gedenkfeier für die Opfer des Amoklaufes von Heidelberg. Ein 18-Jähriger hatte vor einer Woche an der Universität 4 Menschen mit Schüssen verletzt. Eine 23-Jährige starb. Der Täter tötete sich selbst. Sein Motiv ist weiter unklar. Und das Wetter am Morgen windig bis stürmisch. Im Westen und Norden Regen, im Süden und Osten aber oft Schnee. Im Bergland örtlich viel Neuschnee. Bei Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und plus 10 Grad. Das Lied, das ich für euch singe, ist erlogen. Aber ich weiß, dass du es glauben wirst. Ein rätselhafter Schimmer, eine schöne Sepakwa liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Und wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur. Und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen. Ja, dafür kann ich nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie kriegen mir Geld. Ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem. Ich finde es so schön. Schön. Schön. Schön. Schön. von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Nichts. Gar nichts. Und das ist die reine Wahrheit. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für den Zeitraum und die Wochen vom 31. Januar bis zum 14. Februar 2022 im Niemandsland. Beginnen wir mit dem Thema Sprachenstreit in Katalonien. Mit den Worten, dass man gegen einen Schul 155 und 155 Educativo kämpfen werde, kommentierte der katalanische Landespräsident Pere Aragonès den Beschluss des obersten katalanischen Gerichtshofes, dass mindestens 25% der Unterrichte an katalanischen Schulen in spanischer Sprache abgehalten werden müssen. Der Gerichtshof hat die Generalitat ermahnt, den Gerichtsentscheid umzusetzen. 10 Tage Zeit, die Entscheidung zu notifizieren bzw. zu ratifizieren. Ab dann läuft die Uhr. 2 Monate Frist, dann müssen Kataloniens Schulen das bisher praktizierte Modell der sogenannten Inmersión Lingüística, der Sprachinmersion, etwas modifizieren und von 10 Stunden 2,5 Stunden in Spanisch unterrichten. Spanisch ist übrigens die Landessprache in ganz Spanien. Nur in Katalonien wird gegen dieses Prinzip verstoßen. Streit und Ärger sind hier natürlich vorprogrammiert. Mit allen Mitteln werden wir dagegen kämpfen, so die katalanische Generalitat. Der Consejo de Educación, also der Erziehungsrat, der Bildungslandesminister Josep González Cambray erklärte, dass das Urteil des Gerichtshofes nichts ändere, denn es gelte das katalanische Gesetz zur Bildungspolitik. Zum ersten Mal betrifft ein Gerichtsurteil das gesamte katalanische Sprachmodell und nicht nur, wie in der Vergangenheit, gezielt einzelne Unterrichte oder Fächer. Es sei eine Zwangsanordnung wie der Paragraph 155, sagte der katalanische Bildungslandesminister. 155 ist die Zahl des Paragraphen der spanischen Verfassung, nachdem die Generalitat Kataloniens 2017 unter Zwangsverwaltung durch Madrid gestellt wurde, nachdem der Abspaltungsversuch Puigdemonts gescheitert und die Führung der Separatisten zum Teil ins Ausland geflohen war. Alle gegen Ada Colau. Im Zusammenhang mit den sogenannten Korruptionsvorwürfen gegen Bürgermeisterin Ada Colau liegt uns ein Umfrageergebnis der Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya vor. Die Frage lautete: Finden Sie die Antwort von Ada Colau auf die Korruptionsvorwürfe überzeugend? Colau hatte gesagt, das sei keine Korruption. Sie, ja, meinen 62%. No, nein, 38%. Die Hetzkampagne der privaten Wasserwerke greift hier offenbar noch nicht. Thema Bici Bus, Fahrrad City Barcelona. Vergangene Woche Freitag startete die Initiative Bici Bus, das ist der Fahrradbus. Es geht darum, Fahrradrouten zur Schule zu markieren, auf denen große Gruppen von Eltern und Kindern gemeinsam und sicher per Fahrrad zur Schule fahren können. Das heißt, sie verzichten auf das Auto. Es handelt sich um eine Initiative von ökologisch bewussten Eltern. Die Route war letzte Woche keine geringere als die Diagonal Ecke Roger de Flor und Valencia und Plaza de Glorias. Der Fahrradkonvoi fuhr über die Bürgersteige. Die Guardia Urbana Polizei sorgte für die Sicherheit. Ziel waren die Schulen Ramon Llull, Gaia y Encants und die Kinderschule Leonor Sorano. Thema alle gegen Ada Colau 2. Mittlerweile kommen immer mehr Einzelheiten über die ominöse Organisation ans Licht, die einen Richter gefunden hat, der einer Klage wegen Korruption gegen Bürgermeisterin Ada Colau stattgegeben hat. Die Organisation nennt sich Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, ATCD. also könnte man übersetzen mit Verein für Transparenz und demokratische Qualität. Sitz ist in Madrid. Das Büro der Organisation ist hier in Barcelona. Es ist aber inaktiv, das heißt, niemand ist da. Präsident der ganzen Chose ist ein sogenannter Ermittler aus Granada. Er sei Experte in Blockchain, heißt es im Internet. Bisher ist keinerlei Aktivität dieses Vereins in Barcelona bekannt, bis auf die juristische Eingabe gegen Ada Colaus Volksbefragung zur Municipalisierung der Wasserwerke von Barcelona. Der Sitz der ominösen ATCD hier in der Stadt ist ein teures Jugendstil-Modernismo-Gebäude auf der Diagonal. Doch dort gibt es keinerlei Anzeichen für eine Präsenz. Kein Namensschild, kein Logo, nicht einmal ein Briefkasten. Angeblich wurde der Verein 2017 von sogenannten, um die Demokratie besorgten Bürger gegründet. Einziges Betätigungsfeld der ATCD ist es bisher, in Valladolid und in Barcelona gegen die Entprivatisierung der städtischen Wasserwerke geklagt zu haben. Dem Rathaus von Barcelona ist längst klar, wie ein Sprecher erklärte, dass hinter der ATCD die mächtigen Wasserkonzerne stecken. Marc Serra, Stadtrat für Bürgerrechte, äußerte den Verdacht letzte Woche gegenüber der Tageszeitung El País. Für mich gibt es eine klare Frage. Wer steckt hinter der Anzeige? Wir wissen nicht, wer diese Leute sind und wer sie finanziert. Nicht einmal der sogenannte Präsident ist sichtbar geworden. Der Blockchainer Benitez aus Granada. Resümee. Es handelt sich eindeutig um eine Kampagne gegen Ada Colau und ihre Pläne, die Wasserwerke aus privaten Händen, nämlich Agbar, in öffentliche zu überführen. Die Anzeige stützt sich auf eine Reihe von Subventionen, die das Rathaus von Barcelona völlig legal an soziale und Menschenrechtsorganisationen ohne Gewinnstreben vergeben hat. Kein Cent dieses Geldes ist, etwa wie bei anderen großen Korruptionsfällen oder kleineren, in private Taschen geflossen. Man fragt sich, was daran Korruption sein soll. Wenn Gelder für Subventionen zur Verfügung stehen, hätte man sie dann an Banken oder den FC Barça geben sollen? Kulturstadt Barcelona. Beinahe 2 Millionen Personen besuchten 2021 die Privatmuseen von Barcelona. Eine ähnliche Zahl wie die der staatlichen und städtischen Museen. In den letzten Jahren sind zahlreiche sogenannte Privatmuseen in der Stadt Barcelona entstanden. Letzte Neueröffnung war im Oktober vergangenen Jahres das sogenannte MoCo, Modern Contemporary Museum, in der Calle Moncada, direkt neben dem Picasso-Museum, wo auch die berühmte Galeria Mägd liegt. Die Abkürzung MoCo heißt übersetzt Rotze, was den Betreibern egal zu sein scheint, richtet sich das Angebot doch vorwiegend an Touristen aus dem Ausland, die für die sprachliche Dimension keine Antenne haben. Dahinter stecken die holländischen Kunstsammler und Galeristen Lionel und Kim Lokciers. Besonders junge Besucher werden vom Angebot des MoCo angezogen. Es gibt dort Werke von Banksy, Andy Warhol, Haring oder Dalí zu bestaunen, vor denen sich wunderbare Selfies machen lassen. Die Marketingkampagne des MoCo ist beeindruckend. Schon auf dem Flughafen El Prat drängen sich den Ankömmlingen und Ankömmlinginnen, kleiner Scherz von mir, riesige rosa Plakate in den Hallen auf, die das Museum MoCo anzeigen. Da gibt es zum Beispiel Kunstschätze zu bestaunen, wie eine riesige Plastik, die Brad Pitt und Angelina Jolie nach ihrer Trennung verkauft haben. Ja, sowas Tolles gibt es da zu sehen. 2019 hatten die städtischen Museen hier in Barcelona 4,8 Millionen Besucher. Das war vor der Pandemie. Die 18 Privatmuseen wurden im gleichen Zeitraum von 4,2 Millionen Menschen besucht. Die meistbesuchten privaten Museen und Kunsteinrichtungen der Stadt im Jahr 2021 waren die Cosmo Caixa mit 543.164 Besuchern, das Caixa Forum mit 400.000 Besuchern und das Barça Museum mit 378.691 Besuchern. Kommen wir zum leidigen Dauerbrenner-Thema Wahlgesetz in Katalonien bzw. für Katalonien. Spaniens autonome Region Katalonien hat laut Estatut von 1979 das Recht, sich ein eigenes Wahlgesetz zu geben. Alle anderen 16 Autonomien des Staates Spanien verfügen über ein solches. Doch dazu bedürfte es Zweidrittel-Einigkeit im katalanischen Parlament. Hinzu kommt die Frage, wer bzw. welche Parteien durch eine neue Wahlgesetzgebung profitieren würden. Im Moment ist es das spanische Wahlrecht, das in Katalonien angewendet wird. Das Wahlgesetz legt fest, auf welche Weise die Stimmen der Wähler und Wählerinnen in Parlamentssitze umgewandelt werden. Das bisherige Gesetz bevorzugt klar die schwach bevölkerten ländlichen Gebiete gegenüber den großen Städten. Mit weniger Stimmen bekommt man in einer Kleinstadt oder einer Gemeinde mehr Abgeordnete als in einem dicht bevölkerten Bezirk von Barcelona. Auch geht es um die 3%-Hürde, ohne die kleine Parteien einen Sitz bekämen. Das Problem ist nach wie vor, dass die aktuelle Situation die Independentista-Parteien bevorzugt, mit weniger Stimmen mehr Sitze zu bekommen. Die Wählerstimmen von Lleida etwa, die 15 Abgeordnete ergeben, sind doppelt so viel wert wie die Wählerstimmen hier in Barcelona. Die Independentismo-Parteien Esquerra Republicana und Junts per Cat, aber auch die Sozialisten, schließen kurzfristig jede Einigung auf ein eigenes, neues katalanisches Wahlgesetz vorerst aus. Katalanisches Labyrinth. El Periódico de Catalunya bringt in seiner Ausgabe vom vergangenen 24. Januar einen Artikel über die mögliche Rückkehr des 2017 geflüchteten Ex-Präsidenten der Generalitat, Carles Puigdemont. Puigdemonts Beraterstab in Brüssel, so der Artikel, ist sich gewiss, dass eine Operation Rückkehr einen enormen Effekt auf den mittlerweile erlahmten Prozess des Separatismus haben würde. Die Frage ist aber, wie und wann der Independentismo diese Option Rückkehr einsetzen kann, um auf der Woge einer erhofften Euphorie dann einen erneuten Versuch einer Unabhängigkeitserklärung zu starten. Und sollte diese Rückkehrstrategie eine einseitige, von der Puigdemont-Partei durchgeführte Aktion sein, ohne dass man sich mit ERC zum Beispiel absprechen würde? Was wäre dann die Folge? Würde Puigdemont sich ein paar Tage frei, etwa in Barcelona oder Girona, bewegen können, ehe ein Polizeikommando ihn verhaftet? Sollte man zuerst einmal die strittige Immunitätsfrage Puigdemonts abwarten, über die ein europäisches Gericht noch entscheiden muss? Sollte Puigdemonts Immunität als Europaabgeordneter, also Straffreiheit, bestätigt werden, so etwa die Separatistin Laura Borràs, so solle er zurückkehren, um die Unabhängigkeit zu kulminieren, wie sie sich ausdrückt. Sollte die Polizei sich Puigdemont dennoch schnappen, welche Szenarien würden sich ergeben? Straßenkrawalle wie 2018, organisiert von italienischen Anarchos und den Revolutionswächtern der KUP? ERC ist äußerst skeptisch. Ein Hasardspiel und die Idee, dass der Kampf gegen den spanischen Staat nicht verloren sei, gefällt den ERC-Leuten kaum. Haben sie doch im Moment die Macht und die Kasse Kataloniens unter ihrer Kontrolle. Niemandsland, 91.4 FM Contrabanda. Una veu lliure en un món poc lliure. I que visqui la ràdio. Des de Caldes de Montbui, Mariona Balaguer. Ende der Pandemiebeschränkungen in Barcelona. Kaum waren die nächtlichen Versammlungsverbote in Barcelona aufgehoben, formierten sich sogleich wieder die sogenannten Straßenpartys oder Botellones in der Stadt. Am Borne, vor dem Macba und an anderen Orten. Am Samstag vergangener Woche räumte die Polizei eine Botellon-Menschenmenge vor dem Macba. Sogleich darauf trafen die Stadtreinigungsautos und Abspritzkommandos ein. Die Nachtclubbesitzer und Diskothekeneigentümer verhandeln gerade mit der Generalitat über eine Rückkehr zur Normalität, besonders angesichts des Mobile World Congresses, der seit dem 28. Januar läuft und noch bis zum 15. Februar geht. Thema Säuberung bei der autonomen katalanischen Polizei. Der katalanische Konseller des Inneren und Verantwortliche der Polizei, Mossos d'Esquadra, Joan Ignasi Elena, musste letzte Woche vor dem Parlament erscheinen und Rede und Antwort über die polemischen Entlassungen der Polizeiführung unter Major Trapero stehen. Seine Erklärungen überzeugten die Oppositionsparteien aber nicht, als da wären PSC, die Sozialisten, Comuns, die Alternative Linke, Vox und Ciudadanos. Wiederum wiederholte Elena seine Entscheidung mit der Begründung, es habe Unstimmigkeiten gegeben über den Führungsstil. Dass Trapero entlassen wurde, weil er Korruptionsfälle in der katalanischen Regierung untersucht habe, sei unwahr, so der Konseller. Unter der Leitung von Traperos Intendanten Toni Rodriguez hatte die Unidad Anticorrupción Ermittlungen gegen den damaligen Konseller des Inneren, einen Herrn Miquel Buck, sowie gegen die gegenwärtige Parlamentspräsidentin Laura Borras eingeleitet. Eine Frage in dem Zusammenhang war, warum Toni Rodriguez während seiner Ermittlungen Rechtsschutz beim obersten Gerichtshof erbeten habe, was ja ein deutliches Zeichen für gefahrvolle Ermittlungen gewesen sei. So was macht man normalerweise, wenn man in ein Wespennest packt. Ramón Espaladet, Ex-Konseiller des Inneren, warf Elena die Tatsache vor, dass man diesen Vorgang, eben den Rechtsschutz beantragt zu haben, völlig übergangen habe. Man habe sich einer unbequemen Polizeiführung entledigt, die zu tief ihre Nase in die Korruptionsgeschichten der katalanischen Regierung gesteckt habe. Auch die gefegten Rechnungen der Indepe-Feuerwehrleute seien durch die Kündigung der Verträge mit der Lieferfirma erledigt. So redete Elena die andere Korruptionsaffäre klein. Sprachenstreit in Katalonien, zweiter Teil. Eine Umfrage liegt vor, der Cadena Ser, wie immer, des Radiosenders und El Periodico. Sind Sie damit einverstanden, dass 25% der in Kataloniens Schulen abgehaltenen Unterrichte auf Castellano, also in der spanischen Landessprache, stattfinden sollen? Ja, Sie meinten 56,5%. Nein, no, 43,5%. Die Umfrage begrenzte sich hier auf Katalonien. Eine Mehrheit der Leute sind also dafür, dass auch Spanisch in den Unterrichten an Spaniens bzw. in katalanischen Schulen gesprochen werde. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Barcelona-Krimikultur, BCN Negra, so heißt der Kongress der Krimi-Fans, kehrt als Präsenzkongress in die Stadt zurück. Der große Kongress über das Thema Novela Negra, Kriminalroman, wird vom 3. bis zum 13. Februar an vielen Orten hier in der Stadt seine Aktivitäten entfalten, nachdem er 2021 wegen der Pandemie ausfiel oder nur als Streaming-Dienst stattfand. 42 Podiumsdiskussionen, 53 Events, 170 Teilnehmer, 112 von ihnen Autoren, wie der Carvalho-Preisträger Don Winslow. Nicht zu vergessen, der schrieb so riesige Romane wie The Border oder Das Kartell, die Geißel der Drogenkartelle und der Polizeikorruption. Dieser Mann wird hier in der Stadt sein. Fans können sich freuen. Das Motto lautet, hier morgen. Aquí mañana. Zentrum der Aktivitäten ist im Poblenou, im Theater de la Alianza, das 1869 eingeweiht wurde. Für alle Krimi-Fans ein absolutes Muss. BCN Negra, Autoren wie Mike Herron, Irvin Welch, Sergio Ramirez oder Dominique Manotti werden anwesend sein. Auch spanische Autoren werden hier sein. Natürlich Rosa Ribas, Eduardo Mendoza, Virginia Feito, Carmen Mola. Um nur einige zu nennen. Bicenegra und das Institut de Cultura de Barcelona werden außerdem über den Streamingdienst Filmin 19 ausgewählte Krimi-Filme im Netz anbieten. Und noch eine Umfrage, wiederum durchgeführt von CER und El Periodico. Sind Sie mit der Aufhebung der Covid-Beschränkungen einverstanden? Sie ja, meinten 70%. Nein, no, meinten 30%. Also die meisten Leute freuen sich, dass es so gut wie zu Ende ist. Ehrung und Angedenken, Tribut an die Barcelonesen in den KZs der Nazis. Schüler an drei Hauptschulen und Gymnasien, ESO, aus drei Gymnasien Barcelonas, haben sich in einem Projekt Stolpersteine, das wird auf Deutsch so genannt hier in Spanien, auf Spurensuche gemacht, um die Lebensgeschichten von 9 Männern und Frauen zu erforschen, die während der Zeit des Dritten Reiches und nach dem Ende des Bürgerkrieges in Spanien in Konzentrationslager des Dritten Reiches verschleppt worden waren. In Angedenken an diese 9 Personen werden vorerst 9 Stolpersteine vor ihren einstigen Wohnungen im Straßenpflaster verankert. Die Stolpersteine wurden erstmals 1992 in der westdeutschen Stadt Köln als Gedenksteine in Straßen verankert, in denen Opfer des Hitlerregimes, die im KZ umgekommen waren, gewohnt hatten. 9 Menschen, die einmal in Barcelona gelebt hatten oder gewohnt hatten, werden mit Namen, Geburtsdatum, Datum ihrer Verhaftung und Ort ihrer Gefangenschaft genannt. Oberschüler und Gymnasiasten im ersten Oberstufenjahr erforschen die Biografien von Lluís Biar, Florian Ibáñez, Josep Font, Carme Boitel, Francesc Bosch, José Alcubierre, Sabatia Morant, Ferran Massip und Vicenç Vidrier. Diese 9 Personen werden die ersten von ca. 1000 in Frage kommenden Barcelonesen und Barcelonesinnen sein, denen ein Stolperstein gewidmet werden könnte. Am bekanntesten ist zweifellos Francesc Bosch, der sogenannte Fotograf von Mauthausen, ein wichtiger Zeuge bei den Nürnberger Prozessen gegen die Führer des Naziregimes. Viele andere sind völlig in Vergessenheit geraten oder vollkommen unbekannt. Hinter dem Projekt Stolpersteine stehen erstmal das Rathaus von Barcelona, genauer gesagt die Concejalía de Memoria Democrática, die von Jordi Rabassa geleitet wird, auch die Organisation ehemaliger KZ-Häftlinge Amical Mauthausen und Amical Ravensbrück stehen hinter dem Projekt der Stolpersteine. Ja, hallo, ich grüße die Hörer. Die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum ersten Mal mitgemacht hier in Barcelona. Die Schulen sind die Francisco Goya Schule in Horta Guinardó, Quatre Cantants in San Martí und 25. Olimpiada in Sants Montjuïc. Stolpersteine, Piedras de Toque, sind ursprünglich eine Idee des deutschen Künstlers Gunter Demnig. 1992 wurde in Köln der erste Stolperstein gesetzt. Barcelona hatte bisher erst einen Stolperstein, aber der ist gar kein richtiger, nämlich den des ehemaligen Präsidenten der Generalitat, Lluís Companys, obwohl dieser die Grundvoraussetzungen für einen Stolperstein überhaupt nicht erfüllt. Stolperstein, Piedra con la que se tropieza, soll das kollektive Gedächtnis für die Verbrechen der Vergangenheit wachhalten und die Passanten zum Nachdenken anregen. Die Generalitat von Katalonien hatte den Stein für Lluís Companys auf der Plaza Sant Jaume setzen lassen. Doch ist dieser Stein nach den Kriterien des Künstlers ein Verstoß gegen die Uridee. Companys hat nie an der Plaza Sant Jaume gewohnt, ein Kriterium, und war nie in einem KZ der Nazis. Das ist zwar ein glücklicher Umstand, aber er wurde umgebracht, nicht von den Nazis, sondern vom Frankismus. So sollte der Stolperstein für den Ex-Präsidenten der Generalitat wohl besser verschwinden, meinen einige Experten, damit die Ursprungsabsicht des Originalstolpersteins nicht verzerrt wird. Da könne natürlich jeder kommen, der subjektiv der Meinung ist, diese oder jene Person, die einmal Unterdrückung erlitten hat, verdiene einen Stolperstein. Außerdem hat Companys bereits eine Unzahl von Erinnerungsdenkmälern, Straßenschildern und so weiter hier in der Stadt Barcelona. Er war jedenfalls kein Opfer der Nazis. Thema alt und in guter Gesellschaft. In Katalonien sind in den letzten Jahren immer mehr Wohnprojekte entstanden, in denen sich ältere und alte Leute zusammentun, um nach Eintritt ins Rentenalter gemeinsam wohnen zu können. Es handelt sich dabei um Kooperativen für Senioren, die den Bau von Wohnhäusern finanzieren, wobei das Ziel ist, gemeinsam zu wohnen. Verschiedene Seniorenwohnhäuser existieren bereits. Es gibt Kooperativen in Tarragona, Girona und natürlich auch hier in Barcelona, wo das Projekt Can 70 läuft, also das Haus 70. Im Jahr 2035, so schätzt das Statistische Landesamt, werden in Katalonien mehr als 2 Millionen Katalanen, die über 65 Jahre alt sind, leben. 58% aller Katalaninnen und Katalanen zwischen 55 und 77 Jahren beurteilen es positiv, nach der Rente gemeinsam mit anderen Gleichaltrigen zu wohnen. Das Projekt Can 70 in Barcelona soll übrigens ein gemeinsames Wohnprojekt für Frauen sein. Niemandsland 91,4 FM bei Contrabanda. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Thema historisches Gedächtnis und Erinnerungskultur. Die Statue des Künstlers James Colomina mit dem Namen Humanidad an der Plaza Antonio López soll vorerst nicht entfernt werden. Es handelt sich um einen Jungen, der einen Plüsch-Teddybären umarmt. Die Statue ist ganz in roter Farbe und wurde auf den Sockel der am 4. März 2018 entfernten Statue des Marqués de Comillas gestellt. Diese historische Persönlichkeit, ein Mäzen seiner Zeit, hatte vor über 200 Jahren ein Vermögen in der Kolonie Kuba gemacht, unter anderem auch mit dem Handel von Sklaven. SOS Racisme und die Gewerkschaften UGT und CCO hatten in einer Kampagne erreicht, dass die Statue verschwinden musste und der Platz Antonio López umbenannt wird. Er soll irgendwann den Namen eines in Abschiebeknast gestorbenen Flüchtlings aus Guinea bekommen. Das Rathaus von Barcelona hat erklärt, man wolle die neue Statue mit dem Teddybären und dem Kind vorerst als sogenannte ephemere Kunst am Ort belassen, um auf die Menschlichkeit hinzuweisen und die Abschaffung der Sklaverei in Spanien am 30. Januar 1837. Die Feuerwehr hat die Statue zuerst einmal mit Absperrgittern umstellt, weil Einsturzgefahr bestehe, so heißt es offiziell. Und auch das letzte Thema handelt von Statuen, aber von Vandalismus und Kunstfeindlichkeit in Barcelona. Mutwillige Beschädigungen und Zerstörungen von Kunstwerken, Statuen und Urban Art Installationen haben in der Stadt zugenommen. Die Tageszeitung El País hat 80 öffentliche Kunstwerke in der Stadt untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass so gut wie alle Statuen und ausgestellten Kunstwerke Schäden aufweisen, die mehr oder weniger schwerwiegend sind. So etwa das berühmte Submarino-U-Boot des Künstlers Josep Riera y Aragó, das täglich mit Dreck und Urin beschmutzt wird. Ursprünglich waren die drei Bronzeteile des U-Bootes für die Kinder zum Spielen gedacht. Jetzt verkehren dort Hundebesitzer, deren vierbeinige Lieblinge koten und pissen und die Erde aufwühlen. Der Künstler selbst, Riera, äußert: Wir haben es nicht geschafft, die Stadtviertel mit Kunst zu kultivieren, sondern wir haben die Kunstwerke versaut. Barcelona Stadt gibt jährlich 1,2 Millionen Euro zur Instandhaltung und Restaurierung ihrer öffentlichen Monumente und Statuen und Kunstwerke aus, von denen es 1500 gibt. Die meisten sind, wie gesagt, Kunstwerke. Carme Osta, technische Direktorin der Servicios de Arquitectura y Patrimonio del Ayuntamiento, beklagt, dass die Gelder zur Erhaltung der Stadtkunst seit 2008 nicht zugenommen hätten. Tauben- und Vogelkot sowie Vandalismus seien die Hauptursachen für die Schäden. Besonders Kunstwerke wie La Ola von Jorge Oteiza vor dem Macba-Museum sei einer der flagrantesten Fälle von mutwilliger Kunstzerstörung. Ständig werde das Werk durch die Spraydosen-Graffiteros vollgeschmiert. Besonders von dem Spraydosen-Vandalismus ist das Viertel Raval betroffen. Die Urban Spray Freaks respektieren nichts, ob aus Ignoranz oder Böswilligkeit, ist unbedeutend. So werden etwa die Hommage an den Sänger Emili Vendrell oder das Wappen, das La Casa de la Misericordia ziert, mit den sogenannten Tags, das sind die Krackelunterschriften der Graffitero-Vandalen, beschmiert. Auch La Estrella Herida, der Künstlerin Rebecca Horn am Strand der Barceloneta, ist regelmäßig mit Graffiti-Tags vollgeschmiert. Es gibt Künstler, die dem Rathaus vorwerfen, die Schmierereien nicht gründlich genug zu reinigen und zu bekämpfen. Keine andere europäische Stadt habe dieses Problem in einem derartigen Ausmaß, so Riera y Aragó. Der Künstler Javier Mariscal ist sogar der Meinung, dass Bürgermeisterin Ada Colau und ihre gesamte Mannschaft die Skulpturen sowieso als Pichokunst ansehen, also für reiche Schnösel. Und damit beenden wir die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben es interessant und auch unterhaltsam gefunden. Ja. Weißt du, wer meine Freundin ist? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand. Sand, ja, die Sand. Wir am Meer, die Strand. Barbara Streisand. Nein. Streisand. Sand. Ich habe eine zukünftige Frau. Endlich wieder ein Kinobeitrag. Gemeinsam mit Bammels Leinwandbambule und Niemandsland Kinowelten. Ja, auf der Straße, hier am Paseo San Juan in Barcelona. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe mir nicht so viel überlegt heute, aber Didi sagt, er will jetzt loslegen. Wir legen los. Und zwar habe ich mir überlegt, einen Film erstmal zu besprechen, den wir gemeinsam gesehen haben. Und darüber kann jetzt jeder direkt was sagen. Und es wäre sogar lustig, wenn es ein kleines Streitgespräch gäbe oder eine kleine Kontroverse. Das wäre immer gut. Der Film heißt Licorice Pizza. Das ist ein Film von Paul Thomas Anderson und den haben wir beide gesehen. Ich am vergangenen Samstag, hier im Florida Blanca Kino im Original. Und du? Vergangene Woche auch, aber nicht am Samstag, im Phenomena Kino in der Santa Maria Claret. Und da, das muss ich euch gleich dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, läuft er in der 70mm Fassung. Das heißt, der Film wurde gedreht auf 35mm analogen Kinomaterial und wird dort in dieser richtig breit ausufernden Fassung gezeigt und auch im Original mit Untertiteln übrigens. Also Original mit spanischen Untertiteln, meintest du dann. Und ich bin sehr gespannt, was Didi dazu zu sagen hat, weil ich fand ihn super, aber ich habe so ein oder zwei Sachen, die mir nicht so richtig gut gefallen haben. Was ich direkt anmerken muss, ist, was hast du gesagt, wie heißt der Film? Licorice Pizza. Der Sprecher vom Deutschlandradio hat den Film betitelt als Licorice Pizza, also hat sozusagen die italienische Aussprache gewählt. Ja. Dann gab es eine Kritik von Katja Nikodemis, glaube ich, von der Zeit, wo ich gehört habe, die hat gesagt, Licorice, also so die amerikanische Aussprache. Genau, die amerikanische Aussprache, Rice. Das ist sehr witzig, dass sich Paul Thomas Anderson diesen Titel überlegt hat. Und zu dem Titel möchte ich gleich noch was sagen, aber ich gebe erstmal das Wort zurück an Dedi. Licorice ist ja Lakritz. Und eine Pizza mit Lakritz ist ja was für, würde ich mal sagen, für Kindergeburtstage, ne? Für 7- oder 8-Jährige, die könnten eine Pizza kriegen, wo Lakritz drauf gebacken ist. Jedenfalls, sagen wir vielleicht mal kurz, was wir unsere Meinung über diesen Film und die Bewertung an die Hörer weitergeben. Vielleicht ein paar technische Daten. Der Film ist ziemlich lang, 2,5 Stunden, glaube ich, oder? Ja. Dann sagen wir erstmal einfach nur die technischen Sachen. Da haben wir also Paul Thomas Anderson, der ist ziemlich bekannt, oder? Ja, logisch. Magnolia, keine Ahnung, ja. 1000 Filme. Ja, das Drehbuch ist auch von ihm. Okay. Dann haben wir die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und da gibt es eine Überraschung. Ich habe irgendwie gedacht, dieses Gesicht von diesem Jungen kommt mir unheimlich bekannt vor. Und dann denke ich, Mann, das ist dieser Philip Seymour Hoffman. Und genau, das ist der Sohn von ihm. Das ist sein Sohn, genau, ja. Eine Frage, sag mal, ist der wirklich 15 in dem Film? Keine Ahnung, aber er ist hochtalentiert, finde ich. Also der hat mir zum Beispiel ausgesprochen gut gefallen. Ja. Dann die junge Dame, die Elena Hein. Die ist natürlich eine Wucht. Das spielt von Elena Kane. Ja, die ist eigentlich Rockmusikerin in den USA. Hat eine, so eine Art Indie-Band mit ihren Schwestern, glaube ich. Genau, die spielen so Hardrock oder irgendwie sowas. Nein, die Musik ist eigentlich ziemlich beschissen, ja? Ich. Hast du angehört? Ich hab's noch nicht gemacht. Ja, wir können ja vielleicht später noch einen Song von denen spielen, wenn nicht, dann. Ich mag die nicht so sehr, aber gut. Das ist natürlich, wie alles im Leben, reine Geschmackssache. Okay, das ist auch nur eine Anekdote. Jedenfalls, worum geht's in dem Film? In dem Film geht es um das Kalifornien zu Anfang der 70er Jahre. Und zwar die Gegend um Hollywood, Los Angeles, L.A., und Hollywood hat ja diesen Mulholland Drive, wo es da den Berg hochgeht, den wir aus unzähligen Filmen kennen. Zum Beispiel gibt es auch einen Film, der heißt selber Mulholland Drive. Also mich hat das direkt an die frühen Robert Altman Filme erinnert. Und ich glaube, das war auch die Idee von Paul Thomas Anderson, dass man wirklich so sich in das Hollywood-Kino, New Hollywood-Kino der frühen 70er Jahre erinnert fühlt. Aber das geht jetzt schon sehr ins Detail. Mach du mal, Didi. Ja, ich fand also, dieser Film hat freundliche David Lynch-Elemente. Ja, David Lynch war ja ätzend. Da tauchen ja Gestalten auf, da kann man Angst kriegen. Die kommen ja aus irgendeiner Hölle hervorgekrochen. Und in diesem Film tauchen Gestalten auf, die kommen oft aus einer freundlicheren Hölle, richten aber auch ziemlich viel Chaos an. Jedenfalls, der Film erzählt die Jugendzeit eines 15-Jährigen, der sich in eine 28- oder 25-Jährige verknallt. 25-Jährige. Und das ist schon mal ein Phänomen, das hat, glaube ich, fast jeder pubertierende junge Mann, ich schließe mich da nicht aus, erlebt. Ich habe mich als 15-Jähriger gerne in ältere Frauen oder Mädchen verknallt, weil das einfach so war. Auch in die Filmschönheiten natürlich, die waren da Vorbild. In die Sophia Lorenz, die Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, in die hat man sich verknallt, ne? Oder? In dem Fall wäre es für mich Patti Smith oder Bono, also so Rockmusikfiguren eher. Gut, wie dem auch sei. Der Film hat eine Menge zu bieten, was die Atmosphäre betrifft, der frühen 70er in Kalifornien, Los Angeles, in der Gegend um Hollywood. Der junge Mann ist natürlich direkt drin im Showbusiness. Der ist so eine Art Kinderstar, oder? Der da zu Castings geschleust wird. Ja, genau. Und dann gibt es eine ganze Menge Figuren in dem Film, die so an reale Hollywood-Produzenten angelehnt sind oder deren Namen so ähnlich sind wie reale Hollywood-Produzenten. Die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen, das würde euch langweilen. Aber ja, es ist super spannend gemacht, weil es ist fantastisch fotografiert. Das muss man wirklich sagen. Also die Kameraarbeit ist völlig irre und er hat wirklich, glaube ich, eine Menge Energie darauf verwendet, den Kolorit dieser Zeit so wiederzugeben, wie wir uns das möglicherweise vorstellen, wie das in Kalifornien in den 70er Jahren gewesen wären könnte. Und damit wären wir wieder bei dem Titel Licorice oder Licorice Pizza. Es war eigentlich eine Kette von Plattenläden, die in Kalifornien scheinbar großen Einfluss auf die Leute dieser Generation hatten. Ich bin ein bisschen später geboren, insofern ich mag diese Musik und damit bin ich schon beim nächsten Thema. Der Soundtrack, der ist wirklich fantastisch, oder Didi? Unbedingt. Das ist der Soundtrack unserer Jugend. Die Musik von Blood, Sweat and Tears zum Beispiel, dann Sonny und Cher sind zu hören, But You're Mine, tolles Lied, Mitte der 60er, glaube ich, ist das, Nina Simone natürlich, Chuck Berry, also die Musik dieser Generation, sogar Musik von später, das Lied Let It Roll oder Let Me Roll It von den Wings, Paul McCartney, ist, glaube ich, von Anfang der 2000er Jahre. Ich auch und was mir auch ausgesprochen gut gefallen hat, ist der Rhythmus und die ganze, also wie er das ausgearbeitet hat, ist wirklich toll. Allerdings habe ich ein kleines Problem mit dem Film gehabt. Man hat schon gemerkt, Paul Thomas Anderson war sich schon bewusst. Hola. Ciao, ciao. Estamos haciendo una entrevista. Estamos grabando una entrevista, sí. Venga. Más tarde, okay, Chico? Ja, wir sitzen hier in der Bar. Ihr hört das Live-Feeling. Da kam gerade ein Typ an, der wollte ein paar Groschen schnorren. Auch wie in den 70er Jahren in Kalifornien. Ja, genau. Die Szene ist unbedingt gut, ne? Wir sitzen hier also in einem Straßencafé, essen irgendwelche Batata Bravas und kommt ein Freak vorbei und bettelt. Ja, genau. Paul Thomas Anderson war sich schon bewusst, wie schick dieser Film aussehen soll. Und dieser Film ist sich selbst in sich meiner Meinung nach ein bisschen zu hübsch. Aber das ist reine Geschmackssache und ohne Zweifel hat er da ein großes filmisches Werk geschaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings hat er mal selber gesagt, das kann man auch bei Wikipedia nachlesen, dass er nach Magnolia keinen Film mehr machen wird wie diesen. Er hat auch vorher und danach tolle Filme gemacht, finde ich. Aber ich glaube, man kann den schon an Magnolia messen. Es ist schon ein toller Film, der macht schon Spaß. Das ist wirklich Augen- und Ohrenfutter. Kurz zur Handlung. Es ist eigentlich eine sich über mehrere Jahre hinziehende Liebesgeschichte zwischen dem jungen Gary Valentine, so heißt der Bursche, dargestellt, wie gesagt, von dem Sohn von Philip Seymour Hoffman und Alana Kane, die heißt im Film auch Alana, und die begegnen sich nicht. Sie verlieben sich irgendwo, aber Elena ist sehr vernünftig. Die sagt, du bist 15, ich bin 25. Nach kalifornischem Recht wäre das Päderastie und ist verboten und aus, Schluss. Und sie zieht da eine klare Grenze. Sehr vernünftig, sehr klar. Was in dem Film toll ist, was mir sehr gut gefallen hat, ist eben immer wieder zu zeigen, wie dieser Junge mit einer irren Energie so eine Art Business betreibt, mit seinen Wasserbetten und was er sich da alles ausdenkt. Sie will auch jemand werden, macht Wahlkampf im Wahlkampfbüro von einem schwulen Bürgermeisterkandidaten, der sich nachher verzettelt in seiner Lover-Geschichte, und solche Sachen kann man da erleben. Der Film zeigt nach meiner Meinung alle Tiefen und Höhen der amerikanischen Zeit zu dieser Zeit, aber alles in einer homöopathischen Dosis. Das Verbrechen wird ganz kurz mal angedeutet. Die Katastrophen könnten alle passieren, aber passieren nicht. Man ist immer nah dran, aber es bleibt immer freundlich. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, weil das widerspricht ungefähr diesen übertriebenen Knalleffekten, die das amerikanische Kino uns sonst so serviert. Es ist alles da, vom Crime und Love und was Sie wollen, meine Damen und Herren, aber in kleinen Dosen und in einer freundlichen, kalifornischen, sonnigen Atmosphäre, oder? Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber denen gehört schon recht. Ist super. Gut. Vielleicht noch eine Kritik. Der Film lässt sich sehr gut sehen. Es macht Spaß, diese schöne, schräge Frau auch zu sehen. Diese Elena, die ist nicht hübsch, aber die ist einfach schön. Das muss man sagen. Und es gibt Frauen, da ist alles nicht irgendwie den Schönheitsvorschriften gemäß. Die Nase ist zu lang, das Gesicht ist zu breit. Trotzdem ist es eine absolute Schönheit. Und das ist das Tolle, dass dieser Film auch vermittelt. Das gefällt mir sehr gut. Und übrigens bei allen Figuren, auch dem männlichen Hauptdarsteller. Genau. Toll auch, Sean Penn spielt da eine Rolle. Ja, super. Super. Tom Waits taucht auf. Brillant. Und Bradley Cooper, ich hätte ihn kaum erkannt. Ich auch nicht. Der sieht dermaßen scheiße aus. In seinem weißen Rodeo-Anzug oder was er da anhat. Aber Tom Waits nochmal, der ist wirklich... es gab einen Robert Altman-Film in den 90er Jahren, wo er so einen ähnlichen Auftritt hatte. Das hat mich schwer daran erinnert. Shortcuts hieß der. Shortcuts, kann ich mich auch daran erinnern. Ein harter Film eigentlich. Ja, aber auch genau wie dieser Film, Hollywood und 70er Jahre. Also es gibt viele Querverweise, es gibt viele tolle Ideen in dem Film. Aber wie gesagt, mir war er teilweise auch ein bisschen zu selbstverliebt. Das ist so mein einziges Manko, was ich an dem Film habe. Aber das mag jeder für sich selbst beurteilen. Ich kann ihn auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Ich kann ihn auch empfehlen, guckt ihn euch an, Leute. Aber bedenkt, wenn ihr diesen Film seht, es ist ein Segment der Gesellschaft, das da gezeigt wird, und zwar eine auch privilegierten Gesellschaft. Es sind keine Maloche, es ist kein soziales Thema, die Politik bleibt draußen, der Typ ist völlig unpolitisch, der will einfach nur Business und Geld machen und ist ein sympathischer Business-Schwurbler, der überall versucht, irgendwie Fuß zu fassen, mit den Spielautomaten, den Flipperautomaten zum Beispiel. Er bekommt die Information, dass in Kalifornien das Gesetz aufgehoben wird, das aber Flipperautomaten verbietet. Verrat doch nicht alles. Ah ja, stimmt, du hast recht. Schluss, aus. Wir sagen einfach nur gucken, oder? Finde ich auch, ja. Gut, das war also unsere heutige Kinobesprechung, also unsere Filmkritik hier am Paseo San Juan. Direkt aus Barcelona. Live. Aus der schönen Frühlingsnacht in Barcelona. Bei einem Bier. Eine Frühlingsnacht bei Bier und Patatas Bravas mitten im Winter. Jo, bis später. Agur. Ciao, ciao. Moin, moin. Wie bist du so ein angesagter Schauspieler geworden? Ich bin ein Entertainer. Das ist meine Bestimmung. To the seats with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. Ich find's komisch, dass ich immer mit Gary und seinen 15-jährigen Freunden rumhänge. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow.